Was los? Jedes Mal Uploads gegen mich auf deinem Trittbrettfahrerkanal. Denkst du, das bewirkt irgendwas? Du machst dich lächerlich, du Verlierer. Du klaust mir mein gedankliches Eigentum, das ich mit Dragon damals erschuf. Oktober 2010 hat der Krieg mit meinem Inneren begonnen, Form anzunehmen. Like a war with my core, und ich versenke euch im Meer aus Blut. Keine Ahnung, was du damit bezwecken willst, was du da tust. Ergibt einfach alles keinen richtigen Sinn. Welche Lieder auf deinem verfluchten Kanal die erfolgreichsten sind, kann man schnell ermitteln. Nimm sie gerne alle runter, wenn du Probleme mit mir hast. Du bist unloyal, deswegen wurdest du aussortiert. Denn ekelhafte Menschen, sie chillen mit ekelhaften Menschen. Du bist ekelhaft und für mich nur einer von den Fremden, egal was du machst. Du wurdest aussortiert wie wertloser Müll. Mokoruz, du bist schwul. Du willst mich töten, doch tötest dich selber durch deinen Speed-Konsum. Ich habe mit dir schon seit Ewigkeiten gar nichts mehr zu tun. Also geh deiner Wege und lass dich in Ruhe, du elende Missgeburt. Mokoruz, du bist schwul. Du willst mich töten, doch tötest dich selber durch deinen Speed-Konsum. Ich habe mit dir schon seit Ewigkeiten gar nichts mehr zu tun. Also geh deiner Wege und lass dich in Ruhe, du elende Missgeburt. Deine damalige Ex schreibt mir des Öfteren einen Text. Sie würde mich sehr gerne kennenlernen, doch ich habe jegliche Treffen abgelehnt. Doch manche von den Sachen, die sie so schreibt, sind amüsant und interessant. Du drohst also kleinen Mädchen mit Mord. Mordheimer, lass mal die Kirche im Dorf. Du Junkie-Opferkind, bringst dich doch selber schon um. Hast keine Zukunft und rippst deine Freude für den dreckigen Stoff. Ist alles andere als krank in deinem Kopf. Nur selten dämlich und bekloppt. Ich lache dich aus mit deinem KZ-Körperbau. Haut selbst ein Vierjähriger dir auf dein Maul. Du kannst dich gerne melden und mir deinen Standort vermitteln. Dann werden wir sehen, was hinter der großen Fresse so steckt. Du lästiges Subjekt, versteckst dich auf unzählige Kilometer. Doch wenn du das willst, dann komm einfach ran wie ein richtiger Mann und mach keine Faxen im Internet, du Versager. Mokoruz, du bist schwul. Du willst mich töten, doch tötest dich selber durch deinen Speed-Konsum. Ich habe mit dir schon seit Ewigkeiten gar nichts mehr zu tun. Also geh deiner Wege und lass dich in Ruhe, du elende Missgeburt. Mokoruz, du bist schwul. Du willst mich töten, doch tötest dich selber durch deinen Speed-Konsum. Ich habe mit dir schon seit Ewigkeiten gar nichts mehr zu tun. Also geh deiner Wege und lass dich in Ruhe, du elende Missgeburt.